Durch der Regenbogenglanz, man den Himmel und das Meer, nun verschmelzen allmählich sieht. Und Gedanken entfliehen, erwachend sehen sie das Leben und die Erde summt leise dabei ihr Lied. In den Frühling ich tanz, spüre Haut trifft auf Haut, fühle wie neu geboren mich ganz, spüre Leben in meinem Leib von der Sonne, aufsteigt, fühl mich jung in den Frühling, ich tanz. Auf einem blühenden Feld will ich durchwandern die Welt, mich dabei auch wahrnehmen selbst. In meinem Frühlingskleid mich der Wind sachte streift, um den Walzer ich dich bitt, komm und tanz mit mir mit. In den Frühling ich tanz, spüre Haut trifft auf Haut, fühle wie neu von der Sonne, die aufsteigt, fühl mich jung in den Frühling, ich tanz. In den Frühling, ich tanz, spüre Haut trifft auf Haut, fühle wie neu geboren mich ganz. Sonne, die aufsteigt, fühl mich jung in den Frühling, ich tanz. Fühl mich jung in den Frühling.